1. Der Stamm meines erhielt seinen Anteil als Erstgeborener Josephs, wo Barry Machia, der Vater Gileads, aufgrund seiner kriegerischen Verdienste die Gebiet Gilead und Basin Zugsprachen Beckham. 2. Die übrigen männlichen Nachkommen meines erhielten ihr Anteil nach ihren jüdischen Geschlechten Jordnet, darunter die Familien von Abisa, Helek, Azrael, Sechem, Hefer und Semida. 3. Zelophad Jedok, ein Urenkel Mashias, Hinterlies Kane Son, Sundern Lediglich Funftokter Namens Mahler, Noah, Hogler, Milka und Thurza. 4. Die Straten vor den Priester Elisa, Joshua und die Stammesfürsten, M. den Erbesitz einzufordern, den Gott Mose für sie an Jordnet hat, woraufhin ihnen Anteil gewort wird. 5. Infolgedessen entfielen auf meines insgesamt zen Landenteil, wobei die Gebiet Gilead und Basin, die sich ostlich des Jordans befanden, nicht mitgesalt werden. 6. Da die weiblichen Nachkommen meines gleichberechtigt mit den männlichen Erbesitzer erhielten, wurde das Land Gilead den übrigen Mitgliedern des Stamm zugeteilt. 7. Die Grenz meines Verli von Arsa nach Mikmathath Ostlich von Sichem und Erstrecht sich weiter in Sudlicher Richtung bis zu den Bewohnern von Ien Tapua. 8. Warin die Landschaft Tapua zum Gebiet meines gehort, unterstand die Stadt Tapua selbst, die Direkten der Grenz lag, den Nachkommen Ephraims. 9. Die Grenz Ferti weiter hinab zum Bark Kanna, die Stadt Sudlich des Batches gehorten zu Ephraim. Obwohl sie im Gebiet meines Lagen, waren die nordlich Grenzen mir in Diet. 10. Das Sudlich Gebiet gehort somit Ephraim und das nordlich meines, wobei das mir die westlich Grenz bildet und sie im Norden und Arsa soe im Osten und Issachar grenzten. 11. Innerhalb der Gebiet von Issachar und Arsa bisas meines Zudem Bethshin, Jiblim, Iendor, Tharnak und Megiddo soe die Jewels des Uge Horigen Ortschaften der Drie Hugel Regionin. 12. Denik waren die Nachkommen meines nicht in der Lage, die Bewohner dieser Stadt vollständig zu vertrieben, weshalb die Kanonita weiterhin in diesem Gebiet anzusig blieben. 13. Erst als die Israeliten militärisch aufstarkten, zwangen sie die Kanonita zur Fronarbeit, versäumten es Jedok, sie ganzlich ausdem Land zu vertrieben. 14. Die Nachkommen Josephs wanten sich daraufhin und Joshua und Fragten, warum ihnen ne einen einzigen Anteil zu gewiesen habe, obwohl sie aufgrund gottlichen Siegens ein zahlreiches Volk seien. 15. Joshua antwortet ihnen, dass sie im Waldgebirge der Pharisäer und Riphäter Land Roden Sultan, falls ihnen das Gebirge Ephraim für ihr groß Bevölkerung soll zu engsei. 16. Die Josephiten entgegneten Jedok, dass das Gebirge nicht ausreich und die Kanonita in der Ebene, insbesondere in Bethshin und der Ebene Jezreel, über Eisen Streitwagen verfüten. 17. Daraufhin erklärt Joshua den Stammen Ephraim und Manas, dass sie aufgrund ihrer großen Volkszahl und ihrer Markt nicht auf einen Anteil beschränkt bleiben werden. 18. Erversichert ihnen, dass das Waldgebirge besitzt wer den Word, sofern sie es roten und die Kanonita trotz deren Storkund ihrer Eisen und Wagen betrieben.